Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mit Margarete Wohlein am Mikrofon. Im RIAS gab es ab 1951 die Reihe Prominente zu Gast, in der Berliner Schüler und weniger oft damals Schülerinnen bekannte Figuren der Zeitgeschichte befragten. Die besten Auslese dieser Schulklassengespräche, die bis Ende der 1970er Jahre liefen, hat das RIAS Bildungsprogramm zusammengefasst und als Best-of gesendet. Die zweite Folge davon, gesendet am 21. Oktober 1979, hören Sie jetzt. Der Titel: Nachdenken über eine geteilte Stadt. Und es beeindruckt schon ein bisschen, wie die Jugendlichen die Lage von West-Berlin einschätzen und wie lebhaft die Diskussionen geführt werden mit Leuten wie Ernst Reuter, Willy Brandt und Egon Bahr. Beim ersten Schulklassengespräch, das Reuter im Juli 1951 mit Weddinger Schülern führte, wurde er gefragt, warum Berlin noch kein Bundesland sei. Wer ist bis jetzt dagegen gewesen? Es gibt gewisse Bedenken bei einigen alliierten Stellen, ich glaube hauptsächlich bei den Franzosen, die der Meinung sind, unsere Stadt sei nach den alten Verträgen, die früher geschlossen sei, eine Stadt, die von vier Mächten verwaltet würde. Und wenn Berlin, also West-Berlin, Teil des Bundesgebiets würde, dann würde damit diese Rechtsgrundlage, auf der Berlin besteht, nämlich dass es von vier Mächten verwaltet wird, die würde aufgehoben. Ich halte diesen Einwand für ganz unbeachtlich und halte ihn nicht für richtig. Denn was die Sowjets tun, das tun sie nicht deswegen, ob sie Recht haben oder nicht Recht haben. Das tun sie, weil sie glauben, sie können das machen oder können das nicht machen. Wenn die Sowjets uns augenblicklich hier in Ruhe lassen, dann deswegen, weil sie genau wissen, es gibt einen Krieg, wenn sie Berlin angreifen. Einen Krieg können sie nicht führen und wollen sie nicht führen. In Westdeutschland ist das verschieden. Wenn ich nach Westdeutschland komme und zu Menschen spreche, also ich bin da am Sonnabendabend noch in Göttingen gewesen, in der Aula der Universität, habe ich für Studenten gesprochen, da gibt es, glaube ich, keinen Menschen, der nicht unserer Meinung ist. Aber in Westdeutschland hat man viel mit sich selber zu tun. Und was wir immer wieder unseren Landsleuten in Westdeutschland nicht vorwerfen, ist falsch, aber immer wieder sagen, ihr denkt zu sehr nur an eure Lage und ihr vergesst etwas, dass hier im Osten 18 Millionen Menschen sind, für die auch etwas geschehen muss. Und dafür ist die Verbindung mit Berlin Voraussetzung, unbedingte Voraussetzung. Also das ist eine Frage unserer Einwirkung auf unsere Landsleute im Westen. Aber wir werden das auch schaffen. Wir haben schon manches geschafft. Ernst Reuter 1951. 2,5 Jahre später, Anfang 1954, war Bundestagspräsident Hermann Ehlers, CDU, im Dahlemer Arndt-Gymnasium zu Gast. Dass Berlin Bestandteil der Bundesrepublik und eines Tages auch ihre Hauptstadt sein sollte, das hatte der Bundestag schon im Herbst 1949 mit großer Mehrheit gegen einige Stimmen bayerischer Politiker beschlossen. Frage an Parlamentspräsident Ehlers. Glauben Sie, dass Berlin wieder die Hauptstadt Deutschlands nur deshalb nicht geworden ist, weil die Angst oder vielleicht weil es mehr zur Spaltung Deutschlands führen könnte oder weil die Furcht dadurch, dass Berlin so umklammert ist, dass ausländische Diplomaten nicht nach Berlin kommen könnten oder dass auch die Deutschen die berüchtigte Angst des Westens vor den Russen, vor diesem Zustand hier haben? Nein, ich glaube, alles zusammen nicht. Weder die Angst der Westdeutschen, die hier angerufen wird, so groß ist, die gar nicht, einige Leute mögen sie haben. Die ausländischen Diplomaten, ja, die müssen sich dahin verfügen, wo die Regierung ist. Wenn die Regierung hier gewesen wäre, wären die ausländischen Diplomaten nach Berlin gegangen. Und ich bin fest überzeugt, dass viele von ihnen viel lieber nach Berlin gegangen wären als nach Bonn, schon weil das Klima hier besser ist. Und das Dritte, man hat damals eine vorläufige Hauptstadt gewählt, weil man ja nur die Möglichkeit hatte, aus den drei westlichen Besatzungszonen diese Bundesrepublik Deutschland zu schaffen. Und weil man sich klar darüber war, dass in der damaligen, bitte, es war 49, nicht heute, 1949 Berlin, die Berliner Situation so war, dass eine wirklich funktionierende, auch in der Verwaltung funktionierende Bundesregierung hier außerordentlich großen Schwierigkeiten unterliegen hätte. Es wäre auch heute noch so. Aber dass Bonn ein Provisorium ist, das von einem Definitivum abgelöst wird, das nicht Bonn heißt, darüber ist gar kein Zweifel. Das, was man heute die Zuordnung Berlins zum Bund zu nennen pflegt, das Geflecht der Bindungen rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art, das konnte sich in den 50er Jahren zunächst entfalten, ohne ständig von sowjetischen Einwänden und Einreden begleitet zu werden. Die DDR betrieb behutsam, aber zielstrebig die Integration Ostberlins in ihren staatsrechtlichen Verband. Der Westen widersprach dem nicht, solange die Zuordnung Ostberlins zur DDR nicht weiter ging als die der Westsektoren zum westdeutschen Staatswesen. Doch 1958 änderte sich die Lage der Stadt. Die Sowjetunion forderte den Abzug der westalliierten Garnisonen und die Umwandlung Westberlins in eine, wie man es im Kreml nannte, entmilitarisierte freie Stadt. Wenige Wochen nach dem Auftakt dieser neuen Berlin-Krise, es war im Januar 1959, wurde Bundeswirtschaftsminister Professor Ludwig Erhard, CDU, von Schülern der Siemens-Oberschule in Berlin-Spandau befragt. Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten hat eine Freistadt Berlin im Sinne der letzten sowjetischen Noten auf dem Gebiet der Wirtschaft? Eine Freistadt Berlin, so wie sie etwa aus der Gruschtschow'schen Note sich abzeichnet, würde natürlich keine freie Stadt Berlin mehr sein. Hier würde nur die politische Staatsform eines Freistaates, einer Freistadt gewählt werden, um im Grunde genommen das Gegenteil von dem zu erreichen, was Sie sich mit Recht und nach eigenem Erleben unter einem freien Berlin vorstellen. Ein solches freies Berlin, immer nach dem Modell Gruschtschow, nach den östlichen Vorstellungen, würde tatsächlich Berlin in eine völlige Abhängigkeit zwingen und von den östlichen Machthabern würde sie einschmelzen lassen müssen in das östliche Wirtschaftssystem, würde die Preisgabe der Freizügigkeit bedeuten und was es für das soziale und menschliche Sein jedes Einzelnen dann auch bedeuten müsste, ich glaube, das zu sehen gehört wenig Fantasie dazu. Also hier wird der Begriff der Freiheit in einer fast schamlosen Weise missbraucht. Das ist ja immer so. Die östlichen Völker reden so viel von Demokratie, Deutsche Demokratische Republik. Ich möchte immer fast sagen, je mehr man von Demokratie redet, umso weniger ist eigentlich mehr davon zu spüren. Und so ist es mit der Freiheit auch. Auch das Wort Freiheit wird auch in diesem Sinne, und hier Berlin ist das deutlichste Beispiel dazu, in einer solchen Weise missbraucht und in das Gegenteil verkehrt, dass schon die ganze Standfestigkeit und die geistige Klarheit dazu gehört, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ich hatte ja hier Gelegenheit, mit den Wirtschaftsministern aller Länder, der deutschen Länder, mich über dieses Thema zu unterhalten. Und wir sind alle sehr beeindruckt gewesen von der, wieder einmal, von der Festigkeit der Berliner Haltung. Und passt vielleicht nicht in eine Schulstunde, aber es ist vielleicht doch der richtige Abschluss, wenn ich sage, Berlin kann sich darauf verlassen, dass vom Bund und von den übrigen deutschen Ländern alles, aber auch alles in unseren Kräften Stehende getan wird, um Berlin nicht zu einer Freistadt, Gruschtschow muss das zu machen, sondern um die Freiheit Berlins und der Berliner Bevölkerung zu erhalten. Der CDU-Politiker, Bundeswirtschaftsminister Professor Ludwig Erhard, 1959. Unter dem Eindruck des sowjetischen Ultimatums bekräftigten die Westmächte ihre Garantien für den Westteil der gespaltenen Stadt. Sie erklärten, dass die Anwesenheit ihrer Garnisonen in den Westsektoren völkerrechtlich auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands im Jahre 1945 zurückzuführen sei und daher auch von der Sowjetunion nicht einseitig aufgekündigt werden könne, weil es sich eben um originäre Rechte handele. Als die Sowjetunion erkannte, dass die westlichen Alliierten ihre Position an Havel und Spree nicht mindern, geschweige denn aufgeben würden, wandte sich die östliche Seite mit Nachdruck gegen die inzwischen gewachsenen Bindungen zwischen Berlin und dem Bund. Aus einem RIAS-Schulklassengespräch mit Bundespräsident Heinrich Lübke Ende Januar 1961 in der Schöneberger Sophie-Scholl-Oberschule. Die Pankower Regierung behauptete doch einmal, dass also ganz Berlin zur Zone gehört. Und wie verhält sich denn dieses? Denn nach dem Status ist doch, also gehört doch Berlin weder zur Bundesrepublik noch zur Zone. Und demnach dürfte doch dann auch die Pankower Regierung gar nicht ihren Sitz in Berlin haben. Denn die Bundesregierung hat doch auch ihren Sitz in Bonn. Na, die Pankower Regierung erkennt doch den Berlin-Status gar nicht mehr an. Also sie sagt doch praktisch, wenn Berlin gehört zur Zone und der Vier-Mächte-Status ist nicht mehr akut für sie. Na, die Pankower Regierung hat doch darüber nicht alleine zu bestimmen, nicht? Ob also dieser Vier-Mächte-Status, ob sie den Vier-Mächte-Status noch anerkennen. Denn die Bundesregierung, die müsste doch dann auch etwas dagegen sagen. Wenn die sowjetisch besetzte Zone, so wollen wir das Gebiet nennen, ihrerseits erklärt, Berlin gehört zur Zone, dann weiß sie ganz genau, dass diese Behauptung falsch ist. Es steht in den Abmachungen von Potsdam, Berlin ist ein Land besonderer Art. In Lateinisch gesprochen sui generis. Und diese Regelung ist der Sowjetunion und der sowjetbesetzten Zone absolut bekannt. Und bei einem Vier-Mächte-Status bedeutet also, der Grundvertrag ist von den Mächten unterschrieben und gemeinsam abgeschlossen. Und weder die Sowjetunion noch eine der anderen Besatzungsmächte, noch etwa die sowjetisch besetzte Zone oder die Bundesrepublik ist in der Lage zu sagen, ich erkenne das nicht an. Wer das behauptet, der stellt sich außerhalb des internationalen Rechts. Ich meine, wenn man über Berlin spricht, dann muss man sowieso über ganz Berlin sprechen und nicht sagen, es soll nun über die Zukunft Westberlins verhandelt werden. Denn Berlin ist doch ein Ganzes und man kann nun nicht sagen, also das da gehört uns sowieso und nun sagen wir, was ist mit dem Rest? Ich könnte das damit abschließen, dass wir praktisch alle in dem Rahmen geblieben sind bei unseren Aussagen, die innerhalb der Verträge liegen. Wir können von Berlin im Ganzen nur sprechen. Der Vier-Mächte-Status gilt für ganz Berlin, ganz richtig gesagt. Und das kann von keiner Seite irgendwie abgeändert werden, dass Ost-Berlin für sich abgeschlossen ist. Das ist nur eine durch Gewalt herbeigeführte Sonderregelung, die von den anderen des lieben Friedens wegen offenbar nicht angetastet wurde. Sie entspricht aber nicht der ursprünglichen Verabredung. Gegen diese ursprüngliche Verabredung, auf die Bundespräsident Heinrich Lübke im Januar 1961 hinwies, gegen die Vier-Mächte-Absprachen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit, verstießen die Sowjetunion und die DDR auf eklatante Weise im August jenes Jahres. Der Bau der Mauer, die buchstäblich versteinerte Teilung Berlins nach dem 13. August 1961 und die zaghafte Reaktion des Westens auf diesen Gewaltakt, das löste zum ersten Mal eine schwere Vertrauenskrise im Verhältnis zwischen den Berlinern und den Alliierten aus. Berlins Innensenator Joachim Lipschitz, SPD, wurde knapp 10 Wochen nach jenem 13. August in der Humboldt-Oberschule Berlin-Tegel mit Zweifeln und Anklagen nachgerade bombardiert. Ich glaube nicht, dass jeder den Alliierten glaubt, nachdem sie so viele Konzessionen gemacht haben, nachdem sie x-mal zurückgegangen sind, dieses Zugeständnis gemacht haben, jenes Zugeständnis gemacht haben. Na, nun wollen wir aufzählen. Welche Zugeständnisse haben sie in der Berlin-Frage gemacht? Man hat sich eine Blockade gefallen lassen. Man hat sie gebrochen. Man hat sie gebrochen, man hat sich dagegen gewehrt. Aber wie hat man sich dagegen gewehrt? Unter unendlichen wirtschaftlichen Opfern. Man hat nicht irgendwie auf ein Recht gepocht, sondern man hat versucht, die Sache zu umgehen, indem man sagte, wir können auch einen anderen Weg finden. Wie endete denn die Blockade? Wer hat sie denn beseitigt wieder? Die Russen selber. Wer hat nur eigentlich gewonnen bei der Blockade, Ihrer Meinung nach? Moralisch gesehen hat der Westen gewonnen. Nee, wer hat... Moral soll mal ruhig die kleine Münze sein, als diese Sie offensichtlich ansehen. Wer hat sie faktisch gewonnen? Nein. Wer hat die Blockade gewonnen? Der Osten. Ach, nanu, die ist doch zu Ende. Er hat sie freiwillig aufgerichtet. Na er hat also, sie freiwillig, ach, er hat sie freiwillig... Ach, Sie meinen, wenn der Osten was freiwillig macht, ist es ein Sieg? Wenn er was anfängt und freiwillig aufhört? Ja. Ach... Das ist doch ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit, wenn die Russen die Blockade aufgeben. Und das kann man doch kaum noch als Sieg bezeichnen, höchstens als Sieg über sich selbst und als Sieg der Erkenntnis über die eigene Unvernunft. Rein äußerlich hat der Russe gemacht, was er wollte, und er hat es so lange gemacht, wie er wollte. Nein, und das hören sich auch, lieber Freund. Denn der Zeitpunkt des Abbruchs ist ihm vorgeschrieben worden. Wir müssen bei den historischen Tatsachen bleiben. Das war 1949. Also, wir sind jetzt leider etwas abgekommen. Ja. Wir sind vorhin an dem Punkt gewesen, ob es um Berlin einen Krieg gibt. Und da wurde gesagt, dass schon Konzessionen vom Westen gemacht worden sind. Es sind meines Erachtens noch nicht Konzessionen gemacht worden, in einem Punkt, wenn nämlich ein direkter Angriff auf die Freiheit Westberlins stattgefunden hätte, der noch nicht stattgefunden hat. Und ich bin nach wie vor der Meinung, in dem Augenblick, wo so ein Angriff stattfinden würde, würden wir den Krieg bekommen. Man kann zu der Meinung kommen, dass Konzessionen gemacht worden sind. Denn es ist ja, der Kurs ist weicher geworden. Auf jeden Fall. Also ich finde, er ist in den letzten 14 Tagen härter geworden. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Und ich finde, dass die Gespräche, wenn ich das mal sagen darf, freue mich, dass wir endlich auf der Ebene angekommen sind, wo wir hingehören. Denn das ist die Frage, nämlich die er gestellt hat. Betrachten die Westmächte Berlin als den Casus Belli oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Ich finde, der große Erfolg dieser Gespräche, ich sage auch wieder nur einen Satz, damit Sie weiter diskutieren können, ist, dass Chruschtschow ganz offensichtlich erkannt hat, dass also es kein Bluff war, was die Westmächte gesagt haben, sondern bitter ernst. Und wie so häufig in Deutschland übersehen Sie wieder einmal, dass Chruschtschow einen Zahn zurückgesteckt hat. Er hat den ursprünglich genannten Termin für den Abschluss des Friedensvertrages ausdrücklich in Moskau widerrufen. Könnt ihr mir mal, liebe Freunde, eins erklären, warum wir Deutschen im Augenblick so dazu neigen, jedes Nachgeben der Westmächte überzubewerten und jedes Nachgeben der Sowjets entweder gar nicht zur Kenntnis zu nehmen oder unterzubewerten? Ich glaube, das ist auch eine entscheidende Beeinflussung durch die Presse. Die Presse schreibt meistens negativ, beziehungsweise sie nimmt an, dass eben Konzessionen gemacht werden. Bei den Konzessionen ist es ja nun meiner Meinung nach leider so, dass beim Westen wir klar sind, dass die Konzessionen schon seit Jahren gemacht werden, immer in einer Richtung auf einen weichen Kurs zusteuern. Beim Osten sind wir uns nie klar, dass wenn eine Periode einer weichen Welle vorbei ist, nicht doch dann wieder eine Periode einer sehr, sehr harten Welle folgen wird. Und deshalb dürfen wir auf keinen Fall überbewerten, wenn Chruschtschow irgendwelche Konzessionen macht. Der Osten hat ein Stück zurückgesteckt. Und warum lässt man es nun nicht auf eine Kraftprobe reinkommen? Der Westen soll doch mit massiven Forderungen antworten. Wir brauchen die Selbstbestimmung in Deutschland. Warum keine freien Wahlen in Deutschland? Wir haben doch Zeit. Warum soll innerhalb von 17 oder jetzt kommt es ja auf 2 oder 3 Jahre auch nicht mehr an massive Forderungen entgegenstellen? Michel, wir sind beide so völlig einig, dass ich nur noch einmal sagen möchte, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, wenn ich hier immer gegengehalten habe, ist das nicht etwa Ausdruck einer völligen Übereinstimmung mit der westlichen Politik, damit das klar ist. Aber ich wehre mich einfach gegen bestimmte, nun darf ich es so nennen, pessimistische Verallgemeinerungen, die hier eine Zeit lang den Tenor der Unterhaltung bestimmt haben. Ich möchte noch etwas sagen, weil er hier drüben sagte, es sind ständig Konzessionen gemacht worden. Darf ich Sie mal etwas erinnern? Am 30. November 1958, ich glaube, da haben Sie auch schon Politik durchaus mitgemacht und mitgekriegt, hat Herr Chruschtschow ein Ultimatum ausgesprochen. Ja, erinnern Sie sich? Ja? Und am 30. Mai lief das ab. Würden Sie das auch für eine Niederlage des Westens halten, dass dieses Ultimatum ablief, ohne dass auch nur das geringste der angedrohten Maßnahmen geschah? Nein, das kann man nicht so auslegen. Das wäre böswillig, wenn man es so ansehen wollte. Aber andere Dinge, beispielsweise die ständige Forderung von Autobahnen, Wasserstraßenbenutzungsgebühren und dergleichen mehr. Wasserstraßenbenutzungsgebühren sind gerade abgebaut worden, nur der guten Ordnung halber. Autobahngebühren sind immer noch aufrecht. Ja, ich versuche ja zu sortieren. Ich sage ja nicht, dass Sie in allem Unrecht haben. Nur wenn Sie so akkumulieren, lieber Freund, ja, dann muss ich ganz schnell die Sachen abtragen, die Sie fälschlicherweise mit auf den Haufen rauflegen. Es geht ja da weniger um die Begrenzung oder um die Terminierung irgendwelcher Vorgänge. Es geht ja einfach darum, dass sich der Westen das bieten lässt, ja. Meine Freunde, ich habe ja nicht gesagt, dass der Westen in seiner Haltung in allen Punkten meine persönliche Bildung hat. Das wäre ja schrecklich für den Westen. Sondern ich möchte hier nur mal klarstellen, dass wenn wir mal eine saubere Aufrechnung miteinander machen würden, wo also auf nachgegeben worden ist, dann würde die Vorstellung, die hier offensichtlich herrscht, bisher hat Chruschtschow jedes seiner Worte eingelöst sozusagen, sich leicht widerlegen lassen. Das stelle ich einfach fest. Das stimmt schon, was Sie sagen. Aber wo stehen wir denn heute? Im Großen und Ganzen hat doch der Russe seine Position, die er durch den Vier-Mächte-Status damals erhalten hat, wesentlich verstärkt. Und das ist doch einer der Rückschritte, dass in der Westen... Inwiefern wesentlich verstärkt? Zum Beispiel haben wir Freizügigkeit innerhalb des Verkehrs von West nach Ost-Berlin. Wo besteht denn die heute noch? Ja, das ist richtig. An dieser Stelle liegt eine effektive Verletzung vor. Nur wollen wir doch mal feststellen, gegen wen richtet sich eigentlich die Mauer? Richtet die sich gegen West-Berlin? Sie will den Flüchtlingsstrom, der nach der freien Welt will, unterbinden und will die im Osten lebenden Bewohner davon abhalten, weiterhin die Freiheit zu suchen. Ist für Sie diese Mauer, Mädchen, ein Ausdruck der Stärke oder ein Ausdruck der Schwäche? Der Schwäche. Na also, wir wollen noch mal den Ausgangspunkt sehen. Hier ist behauptet worden, und das hat die Diskussion in dieser Richtung entfesselt, bei der ich ein bisschen, ich sage es noch einmal, nicht ganz in der Front gelandet bin, die ich an sich beziehe. Meine Front liegt etwa dort, wo die Freundin vorhin sagt, der Westen könnte sehr viel mehr tun. Das sage ich Ihnen ganz offen hier. Aber die Behauptung, die im Augenblick meines Erachtens erst vom Tisch muss, der Westen triebe eine Politik ständiger, und das ist zwar von niemandem wörtlich gesagt worden, aber auch demütigender, Konzession und der Osten sozusagen nicht, diese Behauptung ist falsch. Wir kommen zu keinem vernünftigen Ergebnis, wenn wir über diese Behauptung weiter diskutieren. Innensenator Joachim Lipschitz am 19. Oktober 1961 in der Tegeler Humboldt-Oberschule. 7,5 Wochen später, im Dezember, erlag der talentierte, dynamische SPD-Politiker nach einer Senatssitzung überraschend einem Herzinfarkt. Auch der regierende Bürgermeister Willy Brandt vernahm im März 1962, als er in die Tempelhofer askanische Oberschule kam, skeptische Schülerfragen. Wie erklären Sie sich die Defensive der Alliierten, als sie, wie Sie selber sagten, aus der östlich besetzten Teil der Stadt hinausgeworfen wurden? Zunächst hat sich ja doch am 13. August gezeigt, das ist nicht die ganze Erklärung, aber ein Teil der Erklärung, dass wir Berliner einerseits und die Westmächte andererseits schon seit Jahr und Tag zwei verschiedene Dinge gemeint hatten, wenn wir gleichermaßen über Berlin sprachen. Wir meinten, wenn wir über Berlin sprachen, A, West-Berlin, B, den Gesamtzusammenhalt und Zusammenhang der Stadt. Die Westmächte meinten bereits seit Jahr und Tag in der Regel West-Berlin, wenn sie Berlin sagten. Und der ganze Vorhang ist also weggezogen worden am 13. August. Das muss man zunächst ohne Bitterkeit feststellen. Sehen Sie mal, wenn man nach Amerika kommt, dann ist es wahres, sehr schwer, ein bisschen haben wir jetzt geschafft, zu erklären, dass Ost-Berlin nicht einfach dasselbe war wie die Zone. Diese Eigenheit der Stadt, dass zwar auch bis zum 13. August der Ostsektor russisch kontrolliert und kommunistisch regiert war und dass ganz Berlin doch so etwas wie eine offene Stadt war, weil die Sektorengrenze 500.000 Mal am Tag überschritten wurde. Das haben diejenigen, die mitentschieden haben, von draußen kaum erkannt. Sie haben gesagt, wenn die da jetzt was Neues machen, ist das zwar ganz böse für die Flüchtlinge, die nicht mehr kommen können, aber sonst, so meinten sie zunächst, ändert sich im Prinzip nichts. Das war unter russischer Kontrolle, bleibt es. Wir finden uns nicht ab, wir kommen auf den Punkt zurück, wir können jetzt aber nichts machen. Und das stärkste Argument für die Haltung der Westmächte ist die Erklärung des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die muss ich einfach hinnehmen, so wie sie gesagt ist. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war der Meinung, dass ein militärisches Tätigwerden der Westmächte am 13. August den neuen Weltkrieg hätte auslösen können. Man mag das für richtig halten oder nicht, aber man muss es aus der Verantwortung des stärksten Mannes oder des Mannes mit der größten Verantwortung in der westlichen Welt zumindest zu verstehen suchen. Darin liegt die Schwierigkeit unserer Lage. Sie haben kurz nach der Errichtung der Mauer ein Schreiben an Präsident Kennedy geschickt, in dem Sie um politische Aktion forderten. Ich möchte nun fragen, wie Sie sich diese Aktion vorgestellt haben und ob diese Aktion oder diese Vorstellung auch befriedigt wurden, die Sie wahrscheinlich konkret gehabt haben. Ich habe in der Tat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten unter dem unmittelbaren Eindruck des 13. August geschrieben, wir brauchen jetzt mehr als bloß Worte. Und er hat mir genauso offen zurückgeschrieben, was ich Ihnen hier gesagt habe. Ich habe den Brief selbst nie veröffentlicht. Der Krieg lag auf der Straße am 13. August. Und ich muss Ihnen sagen, die Tatsache, dass drei Tage nachdem mein Brief geschrieben war, der zweithöchste Mann der Vereinigten Staaten, der Vizepräsident Johnson, kam, und das an dem, er kam am Sonntag, eine, wenn auch begrenzte Kampfgruppe der amerikanischen Armee über die Autobahn nach Berlin kam. Bitte, das war alles nicht das, was sich viele von uns erwünscht hatten. Aber es war eine deutliche Unterstreichung den Russen gegenüber, dass die andere große Weltmacht es bitter ernst meinte und meint mit dem Engagement in Berlin. Das ist dann diese Linie des Johnson-Besuchs weiter verfolgt worden durch die Platzierung von General Clay in Berlin, neulich durch den Besuch des Bruders des Präsidenten. Es gehörte damals mit dazu, zu diesem was tun, nicht nur reden, dass die Alliierten einstiegen in die Bewachung der Sektorengrenzen. Das war am ersten Tag nach dem 13. August nämlich leider gar nicht so klar. Und dazu gehört auch, dass wir jetzt, zumal durch den Besuch des Bruders des Präsidenten, mit unseren amerikanischen Freunden über eine ganze Reihe von Maßnahmen gesprochen haben, wie wir West-Berlin eben nicht gerade nur halten können, sondern wie wir es ausbauen können, wirtschaftlich und kulturell, nicht nur der Menschen wegen, die hier leben, sondern auch in der weiteren, späteren Ausstrahlungskraft auf die Menschen im anderen Teil der Stadt und in der Zone. Ebenfalls im März 1962 beschäftigte sich Willy Brandts engster Berater Egon Bahr, zu jener Zeit Chef des Senats Presseamtes, mit Überlegungen, wie das Bild Berlins in der Welt aufgehellt werden könnte, trotz des dunklen Schattens, den die Sperrmauer warf. Zum Beispiel habe ich auch manchmal gehört jetzt, dass von westlicherseits dermaßen Angst vor Berlin haben, dass manche gar nicht erstmal eine Berlinreise gewagt haben, bloß weil es da zu schlimm aussehen könnte. Und ich glaube, das ist auch nicht irgendwie vielleicht an der Publizistik. Und wiefern glauben Sie, können Sie das irgendwie positiv oder beeinflussen in irgendeiner Form? Das Bild über Berlin mit Formen zu helfen, das ist in der Tat unsere Hauptaufgabe, wenn man so will. Durch die Berichterstattung über die Mauer ist Folgendes eingetreten. Die Menschen haben zum Teil in Westdeutschland den Eindruck erhalten, dass Berlin aus der Mauer besteht. Wir haben Ende November festgestellt durch eine Umfrage hier in Berlin, dass bitte Ende November vergangenen Jahres, dass 30% der Westberliner Bevölkerung Ende November die Mauer noch nicht gesehen hatte. Eine Feststellung, die uns selbst überrascht hat, aber ein Faktum ist. Ein Faktum und ein Ausdruck der Tatsache, dass diese Stadt Westberlin eben doch eine sehr, sehr große Stadt ist, in der die Menschen ihren normalen Lebensweg weitergegangen sind. Es liegt nicht gegen unsere Interessen, dass man über die Ereignisse in Berlin so ausführlich berichtet hat und dass man das Unrecht und diese Idiotie dieser Mauer den Menschen in Westdeutschland ins Bewusstsein gerufen hat. Aber unsere Aufgabe ist es nun, dieses Bild zu korrigieren. Das heißt, die andere Realität Berlins deutlich werden zu lassen. Nämlich das Bild einer normalen und doch blühenden und interessanten und großen und lebendigen Stadt. Senatssprecher Egon Bahr im Frühjahr 1962, 7 Monate nach dem Mauerbau in der Walter-Rathenau-Oberschule Berlin-Wilmersdorf. Während Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die an den innerstädtischen Grenzübergängen ihre von westdeutschen Gemeinden ausgestellten Reisepässe vorlegten, wenigstens für einen Tag in den Ostteil der Stadt einreisen konnten, war die Mauer für die Westberliner zunächst undurchdringlich. Vor allem in den Weihnachtstagen 1961 und 1962 empfanden Tausende getrennter Familien diesen Zustand als zutiefst belastend. Eine Woche vor dem Weihnachtsfest von 1963 unterzeichneten der Staatssekretär des DDR-Ministerrats Erich Wendt und der Westberliner Senatsrat Horst Korber ein erstes Passierscheinabkommen. Millionen bot diese Vereinbarung die Chance der Begegnung, die allerdings personell und zeitlich beschränkt blieb. dass zum ersten Mal ein Beamter des Senats mit einem Abgesandten der DDR-Regierung in offizieller Mission zusammentraf, dass die DDR-Personal in Westberliner Passierscheinstellen entsandte, dass die von ihr entworfenen Formulare auszufüllen waren, das alles rief sogleich Kritiker auf den Plan. Fritz Erler, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, verteidigte das Passierscheinabkommen 1964 in einem Gespräch mit Schülern der Schöneberger Paul-Nathorp-Oberschule. Wie war das eigentlich zu Weihnachten? Ich finde es eine seltsame deutsche Tugend, einen erzielten Erfolg nachträglich zu verkleinern und in einen Erfolg der Gegenseite umzumünzen. Was ist passiert? Ist es ein Erfolg, entschuldigen Sie bitte, ja, wenn ostdeutsche Beamte, und meinetwegen sind Sie als Postbeamte deklariert worden, aber wir wissen noch ganz warten genau... Warten Sie mal einen Augenblick, ich möchte erstmal den Erfolg schildern. Damit wir das vergleichen können, damit wir das vergleichen können mit dem anderen Problem und uns dann überlegen, was wir weitermachen. Ich komme viel in der Welt herum und bin überall gefragt worden, wollen die Deutschen überhaupt noch zusammenkommen? Wo ist Wiedervereinigungswille? Die Demonstrationen am 17. Juni langen doch wohl nicht. Und dann war es möglich, und Ulbricht wollte das ursprünglich keineswegs. Er stand selber und steht auch heute noch unter einem erheblichen Druck seiner eigenen Bevölkerung. Dann war es möglich, in Ost-Berlin ein gesamtdeutsches Familientreffen mit unübersehbaren politischen Konsequenzen zu veranstalten. Es sind 4 Millionen Menschen in den Ostberliner Wohnungen zusammengetroffen. 1 Million Westberliner, 1 Million dort lebende Ostberliner und rund 2 Millionen aus der Zone, noch ein paar 10.000 Westdeutsche dazu. Die größte Begegnung in unserem gespaltenen Lande in so kurzer Zeit, die also je stattgefunden hat. Das hat der Welt draußen gezeigt. Der deutsche Wiedervereinigungswille ist ungebrochen. Die Deutschen lassen sich auch durch Mauer und Stacheldraht nicht voneinander trennen. Eine koreanische Lösung der lupenreinen Trennung wird von ihnen nicht hingenommen. Das war der eine Erfolg. Der zweite, sogar die unmenschlichen, wenn man so will, natürlich unerträglichen und unmöglichen Modalitäten haben nicht etwa dazu geführt, dass man in der Welt draußen nun, wie manche befürchtet haben, die Mauer als weniger schrecklich ansieht. Sie ist noch schrecklicher geworden. Dass man einen Antrag stellen muss, um einen Angehörigen im Gefängnis zu besuchen. Auf Zeit, auf Stunden bemessen. Das hat in der Welt draußen einen großen Eindruck gemacht und die Unmenschlichkeit der Mauer härter herausgearbeitet, als wenn sie also einfach nur so dasteht und die Menschen trennt. Nun kommt die Kehrseite. Sicher ist es richtig, dass die Anwesenheit der sogenannten Postbediensteten, der sogenannten DDR auf Westberliner Boden von den Kommunisten weitlich ausgebeutet worden ist. Sicher ist es richtig, dass Ulbricht versucht, in den Text, in dem ausdrücklich steht, es handelt sich nicht um ein politisches Abkommen, nicht um ein Abkommen, in dem irgendeine Frage der Anerkennung geregelt ist, dass er versucht, das Gegenteil hineinzuinterpretieren. Daher muss man sich für die Zukunft überlegen, dass nicht etwas, was zur Erreichung dieses einmaligen großen Erlebnisses notwendig war, nicht als Dauerzustand hingenommen werden kann. Darüber sind sich aber alle Parteien einig. Keine Präsenz Ost-Berliner Behörden auf West-Berliner Gebiet, das ist ganz außer dem Streit. Ich meine, wenn wir sagen, die Zone hat uns eine Gegenleistung gegeben, indem sie uns hat rübergelassen hat, dann meine ich, dann erkennen wir ja schon an, dass man, um in ein Gefängnis zu gelangen, Passierscheine oder Anträge stellen muss. Und darin, meine ich, liegt auch der Fehler, den diese ganze Angelegenheit hat, dass man zwar einerseits sagt, die Mauer ist etwas Fürchterliches, und andererseits erkennt man sie an, indem man auch zugesteht, es ist eine Gegenleistung, wenn wir rüber dürfen. Ich meine, es müsste jetzt als logische Folgerung doch sofort der Vorschlag oder die Forderung der Westberliner Beamten sein, jetzt lasst auch die anderen zu uns rüber. Also wenn Sie schon Forderungen stellen, dann ist die Forderung, die immer am Anfang der Verhandlungen gestanden hat, die richtigste, nehmt mal die Mauer weg. Die Forderung Nummer zwei, wenn ihr schon die Mauer habt, dann freie Bewegungsfreiheit in ganz Berlin. So, das waren die richtigen Forderungen. Es ist offenkundig, dass man zwar alles fordern kann, aber wahrscheinlich dann am Ende nichts bekommt. Man muss also versuchen, wenn man überhaupt erreichen will, dass man sich in dieser Stadt auch noch einmal sehen kann, mit einem Maximum an Ergebnissen herauszukommen, wobei man sicher leider angesichts der Art des Regimes drüben das nicht völlig umsonst bekommt, denn dies gibt es in dieser Welt nicht. Wie ist denn das mit Khrushchev gewesen? Er stellt immer wieder Forderungen, von denen er eigentlich wissen müsste, er bekommt nichts davon. Und mit seiner Salamitaktik macht er es aber so, dass er dann schließlich doch bekommt, was er will. Ich meine, wir genau so haben wir es hier gemacht. Wir haben erst mal gefordert, das Ganze, die Mauer weg. Und dann haben wir gesagt, freien Personenverkehr. Und zum Schluss haben wir ein Familientreffen von 4 Millionen Menschen bekommen. Das war ein erfolgreiches Stück westlicher Salamitaktik. Ohne dass auf dem Antragsschein stand, die Mauer muss weg. Wenn Sie verlangen, dass derjenige, den Sie in dieser Weise dazu nötigen, eine solche Sache hinzunehmen, auch noch sich selbst ohrfeigt, dann werden Sie auf alle Fälle nichts erreichen. In der Position sind wir nicht. Da sollten wir etwas bei den Weltmächten lernen. Wer auf Demütigung aus ist, erreicht nichts. Wer ein sachliches Ergebnis haben will, muss wissen, dass man dabei versuchen muss, von Demütigung wegzukommen, es sei denn, man sei in einer Position einer solchen überlegenen Macht, dass man nicht nur seinen Willen durchsetzen, sondern darüber hinaus auch noch den anderen demütigen kann. Haben wir die Macht? Ich sage nein. Man kann sagen leider nein, aber nein. Fritz Erler, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion im März 1964. 2,5 Jahre später bildeten die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Unionsparteien in Bonn eine große Koalition. Ihr erklärtes Ziel war es, das Verhältnis auch zu den östlichen Nachbarn der Bundesrepublik zu verbessern. In Berlin übernahm 1967 Klaus Schütz das Amt des regierenden Bürgermeisters. Gegen Ende des Jahres stellte er sich den Fragen junger Bürger in der Spandauer Freiherr vom Stein Oberschule. Sie sagten in Ihrem Regierungsprogramm, dass Sie sich bemühen wollen, Berlin hineinzubringen und einzuordnen in das beharrliche Ringen der Bundesregierung um Frieden und Entspannung in Europa. Auch aus Ihren öffentlichen Ausführungen kann man ersehen, dass Sie wieder Berlin mehr in den Mittelpunkt der Politik, der öffentlichen Politik stellen wollen. Nur fällt einem dabei das fatale Wort der Frontstadt-Situation ein und man hat das Gefühl, dass hierbei wieder der alte Berlin-Mythos wiederhergestellt werden soll. Wie stehen Sie dazu? Nein, ich weiß nicht, was der alte Berlin-Mythos in Ihrer in der Übersetzung in meine Sprache heute heißen würde. Ich halte überhaupt in diesem Zusammenhang wenig von Mythos und Legenden, sondern ich bin der Meinung, wir müssen dort arbeiten, wo wir im Augenblick stehen. Bloß ich sage Ihnen, Berlin ist und bleibt weiterhin eins der ungeklärten Ost-West-Probleme und deshalb muss man davon sprechen. Ich will Ihnen das an einem ganz praktischen Beispiel zeigen. Wenn der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht am 1. Dezember es als die oberste Aufgabe der Volkskammer und der Regierung der DDR bezeichnet, dass der Zustand in West-Berlin Schritt um Schritt abgebaut werden muss, das heißt dieser besondere Besatzungszustand und so weiter, dann ist das auch eine Herausforderung, der wir uns auch stellen müssen. In dem Sinne muss Berlin hinein und die Gefahr, die ich gesehen habe und weiter sehe, ist, dass in einem Prozess der Entspannung, für den ich bin, in einem Prozess der Entspannung in Europa allein Berlin rausisoliert wird. Das heißt, wir allein hier Verkrampfungen und Spannungen behalten, während überall langsam ein Prozess der Entspannung einsetzt. Und das, sage ich Ihnen, kann tödlich für die Stadt sein. Das ist zumindest nicht gesund für die Stadt. Und deshalb müssen wir ein bisschen mehr, auch was diese Fragen betrifft, von Berlin sprechen und von Berlin sprechen lassen. Botschaftergespräche der vier Mächte über Berlin begannen im Frühjahr 1970. In Bonn hatte das sozialliberale Kabinett Brandt-Scheel die Regierung der Großen Koalition inzwischen abgelöst. Das neue Bündnis von Sozialdemokraten und Liberalen gab grünes Licht für den Abschluss von Verträgen mit der Sowjetunion und Polen. Bonn baute darauf, dass seine Ostverträge die Sowjetunion zu Konzessionen in der Berlin-Frage bewegen würden. Dazu Bundesaußenminister Walter Scheel im Oktober 1970 vor Jungen und Mädchen der Schöneberger Paul-Nathorp-Oberschule. Die Bundesregierung hat vom ersten Tag an, und zwar bevor sie Vertragsverhandlungen begonnen hat, erklärt, in welcher Reihenfolge sie ihre notwendigen Maßnahmen treffen will. Durch einen Beschluss des Bundeskabinetts vor Eröffnung der Verhandlungen mit der Sowjetunion hat sie gesagt, ein zu abzuschließender Vertrag kann erst dann politisch in Kraft gesetzt werden, wenn es eine befriedigende Regelung des Berlin-Problems gibt. Sie hat diese Haltung zur Geschäftsgrundlage ihrer Vertragsverhandlungen gemacht. Und sie hat dann, als diese Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind, das noch einmal erklärt. Herr Minister, von Sprechern und Mitgliedern der Bundesregierung wurden in den letzten Tagen die Formel befriedigende Berlin-Lösung recht strapaziert. Auch Sie haben das jetzt während der Diskussion schon zehnmal mindestens gebraucht. Was ist konkret eine befriedigende Berlin-Lösung? Das ist furchtbar einfach. Eine befriedigende Berlin-Lösung ist die Lösung, die die vier beteiligten Verhandlungsführer dazu bringen kann, einen Vertrag zu schließen, Abmachungen zu schließen. Diesen Abmachungen müssen alle vier zustimmen, sonst kommen sie ja nicht zustande. Und zustimmen können sie nur, nachdem sie sich vorher mit den Direktbeteiligten konsultiert haben, auf beiden Seiten. Direktbeteiligt sind nämlich wir in Berlin und wir in der Bundesrepublik. Und wir haben unsere Konsultationen mit dreien der vier verhandlungsführenden Länder. Und auf der anderen Seite, ist kein Geheimnis, gibt es auch Konsultationen. Wenn unter Zugrundelegung der Konsultationen und unter Zugrundelegung der Verhandlungen zwischen den vier die verhandelnden Parteien ein Kompromiss möglich ist und abgeschlossen werden kann, können Sie davon ausgehen, dass das, was da herauskommt, befriedigend ist, sonst kommt nichts raus. Die Ratifizierung des Moskauer Vertrages würde doch scheitern, wenn es keine Einigung über die Berlin-Frage gibt. Ich hoffe, dass das konsequent auch durchgehalten wird. Und es würde mich brennend interessieren, worauf Sie den Optimismus gründen, dass es eben zu einer Einigung kommt. Was hat Ihnen Gromyko gesagt, dass Sie darauf Ihren Optimismus stützen können? In meinen Gesprächen mit dem sowjetischen Außenminister habe ich die Erfahrung gemacht und den Eindruck mitgenommen, dass ebenso wie die drei westlichen Verbündeten der Bundesrepublik auch die Sowjetunion an einer wirklichen Regelung der Berlin-Fragen interessiert ist. Eine Regelung, die zum ersten Mal überhaupt besprochen wird, seit Kriegsende. Das von Außenminister Scheel erhoffte Berlin-Abkommen der vier Mächte war 10 Monate nach diesem Schulklassengespräch unterschriftsreif. Was die Botschafter aushandelten und am 3. September 1971 im ehemaligen Kontrollratsgebäude mit ihren Unterschriften besiegelten, war keine gemeinsame Definition des Berlin-Status im umfassenden Sinne. Die Sowjetunion und die Westmächte beharrten auf unterschiedlichen Rechtspositionen. Trotzdem gelang es ihnen, sich über praktische Regelungen zu verständigen. Der Transitverkehr wurde beschleunigt und vereinfacht. Den Westberlinern eröffnete das Vier-Mächte-Abkommen im Verein mit ergänzenden deutsch-deutschen Absprachen wieder die Chance, Ostberlin und die DDR-Provinz zu besuchen. Meinungsverschiedenheiten zwischen Ost und West entzündeten sich jedoch in den folgenden Jahren an jener wichtigen Aussage des Abkommens, der zufolge die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden, wenngleich Westberlin wie bisher kein Bestandteil, kein konstitutiver Teil der Bundesrepublik Deutschland ist und auch nicht von ihr regiert wird. Egon Bahr, Bundesminister im Bonner Kanzleramt, 1973 befragt von Schülern der Neuköllner Albert-Schweitzer-Oberschule. Wir müssen aber doch die Schwierigkeiten in der Interpretation für Diplomaten voraussehbar gewesen sein, die sich einerseits zwischen dem Hauptsatz, wovon Bindungen die Rede ist, und dem Nebensatz, wovon kein konstitutiver Teil die Rede ist. Die müssen doch voraussehbar gewesen sein. Wieso haben Sie dann die Westmächte darauf gedrängt, dieses Vier-Mächte-Abkommen trotzdem mit diesen Formulierungen zu unterschreiben? Ich muss mit Partnern, die unter Vokabeln zum Teil etwas anderes verstehen, auch Verhandlungen machen und Verträge schließen. Ich muss es. Sonst wäre der Zustand der Welt ein solcher, dass wir uns auf das Chaos zubewegen. Im Übrigen ist es doch so, dass man nach Möglichkeit sich in einer Sprache bewegt, die, soweit es irgend geht, Begriffe verwendet, die klar sind und nicht bestritten werden können. Das ist nicht immer möglich, aber es ist weitgehend möglich. Wenn man also zum Beispiel sagt, wir wollen den Zustand erhalten, den wir haben, in dem Punkte, der eine hat so und so viel Interkontinentalraketen, der andere so und so viel, dann spielt das keine große Rolle, ob man ideologische Meinungsverschiedenheiten hat, weil 2 mal 2 selbst bei den Kommunisten 4 ausmachen. Warum darf Ostberlin die Hauptstadt eines Staates sein und Westberlin nicht? Bitte. Darf ich dazu auch sagen, Sie haben eben gesagt, Berlin ist ein Teil, wo noch Rechte der vier Mächte bestehen. Sie haben nichts von drei Mächten gesagt. Wie kommt es dann, dass Ostberlin zum Beispiel Militär hat? Dass niemand bezweifelt, dass Ostberlin Hauptstadt der DDR ist? Davon redet kein Mensch. Denn bis jetzt ist ja immer noch ganz Berlin unter Hoheitsrecht der vier Mächte. Herr Bach, bitte. Es ist ohne jeden Zweifel so, dass es allein für Berlin, das heißt ganz Berlin, einen Vier-Mächte-Status gegeben hat. Und das Ergebnis gegeben hat, ja. Und das Ergebnis des Vier-Mächte-Status ist, dass die vier Mächte sich kompetent gefühlt haben, ein Vier-Mächte-Abkommen zu machen. Diese Kompetenz rührte allein aus dem Vier-Mächte-Status von Berlin her. Das war sozusagen die rechtliche Grundlage. Sie haben dann praktische Regelungen für die drei Westsektoren getroffen. Und sie haben sich nicht mehr in der Lage gesehen, eine weitere praktische Regelung für den Ostsektor der Stadt zu treffen. Die drei Mächte haben gegen den Rechtsbruch protestiert, der darin bestand, dass am 13. August 1961 die bewaffneten Streitkräfte der DDR widerrechtlich nach Ostberlin einmarschiert sind. Vorher waren sie dort nämlich nicht. Aber sie haben sich nicht entschließen können, zur Durchsetzung dieses Rechtsstandpunktes in Ostberlin einzumarschieren. Die letzte Verantwortung dafür, dass die Volksarmee in Ostberlin ist, trägt die Sowjetunion. Aber sie war auch in der Lage, dies zu gestatten. Nach unserer Auffassung ist dies ein Rechtsbruch. Nach der Auffassung, dass die oberste Gewalt auf dem Sektor liegt und aus dem Sektor herauskommt, ist dies mindestens eine Möglichkeit. Am gleichen Ort erläuterte der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz, Präsident des Abgeordnetenhauses, welche Mittel dem Westen zu Gebote stünden, um insbesondere die DDR zur Einhaltung der mit der Bundesrepublik geschlossenen Verträge und Abmachungen zu veranlassen. Meiner Meinung nach ist es irgendwie kein Zustand, dass von östlicher Seite ohne Unterbrechung also Schikane gemacht werden, sei es in Bezug auf hier Schwimmweltmeisterschaften oder sonstige Sachen. Und ich finde, da muss irgendwann mal was passieren, sonst geht das ja in Dimensionen, die nicht mehr tragbar sind. Dann würde mich ganz brennend interessieren, welche Maßnahmen man wirklich unternehmen kann, was man wirklich unternehmen kann gegen diese Schikanen, ohne dass man wieder mehr oder weniger in den Kalten Krieg zurückfällt oder dass man sogar Berlin gefährdet. Herr Lorenz, bitte. Also im Verhältnis zwischen Ost und West und auch zwischen den beiden Staaten in Deutschland gibt es natürlich keine Patentrezepte. Das ist auch die Meinung der CDU. Und wenn man langfristig davon ausgeht, dass nicht Konfrontation, sondern Entspannung von den beiden Supermächten gewünscht wird und auch von uns, bei uns in Deutschland gewünscht wird, dann muss man natürlich versuchen, durch den Weg der Verhandlungen, auch was Berlin betrifft, der Verhandlungen der vier Mächte weiterzukommen und eine Besserung der Verhältnisse herbeizuführen. Da wird es manche Gebiete geben, von denen man der Auffassung ist, dass man zurzeit nicht weiterkommen kann. Andere, auf denen man weiterkommen kann, das muss immer von Fall zu Fall entschieden werden. Man muss allerdings auch langfristig sehen, dass bestimmte Lebensnotwendigkeiten Berlins gesichert werden müssen und dass man nicht zu spät mit solchen Überlegungen anfangen kann. Das ist zum Beispiel bei der Energieversorgung der Fall. Wir werden in absehbarer Zeit keinen vernünftigen Standort mehr für ein zusätzliches Kraftwerk in Berlin haben. Also werden wir stärker als bisher daran gehen müssen, einen Energieverbund für Berlin herzustellen, möglichst mit dem Westen, aber vielleicht auch mit dem Osten und dem Westen, so dass wir nicht allein vom Osten abhängig sind. Solche Verhandlungen müssen gegebenenfalls mit Hilfe der Schutzmächte meines Erachtens verstärkt bald aufgenommen werden. Ebenso bin ich der Meinung, dass die Luftverkehrssituation Berlins gebessert werden muss, dass also hier auch langfristig Verhandlungen am Platze sind. Nun aber zur Frage von Gegenmaßnahmen. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass nun also Vertragsverletzungen von der anderen Seite prompt mit der einen oder anderen Gegenmaßnahme Nummer 18a oder so beantwortet werden. So geht das natürlich nicht. Sondern man muss sich nur überlegen, dass der anderen Seite klargemacht werden muss, dass ihr Verhalten uns gegenüber, also ob sie die Verträge einhält oder ob sie sie verletzt oder sogar bricht, auch ein entsprechendes Verhalten von uns ihr gegenüber nicht ausschließt. Die DDR soll wissen, wie mir scheint, dass ihr Verhalten natürlich auch dazu beiträgt, unser Verhalten ihr gegenüber formulieren. Ich darf mal ein ganz wesentliches Beispiel sagen. Die DDR, und das beruht auf gar keinem Vertrag, ist durch freiwillige Leistung der Bundesrepublik Deutschland, die gar nicht leicht ist, weil nämlich die übrigen EG-Partner damit überhaupt nicht einverstanden sind. Die DDR hat praktisch alle Rechte eines EG-Mitgliedstaates. Präferenzen und alle Möglichkeiten der steuerlichen und wirtschaftlichen Vorzüge ohne irgendwelche Pflichten. Sachverständige schätzen das mit einem Betrag von jährlich etwa 600 Millionen D-Mark ein, was ja ein ganz hübscher Batzen ist. Dazu sind wir gar nicht verpflichtet. Das könnten wir morgen wieder abschaffen. Wir könnten einzelne dieser Regelungen morgen abschaffen. Und einerseits ist nur die DDR bemüht zu bestreiten, dass das freie Berlin zur europäischen Gemeinschaft gehören soll. Und auf der anderen Seite hat sie ungeheuren Nutzen von ihrer praktischen Mitwirkung einer europäischen Gemeinschaft. Und hier meine ich, müssen wir deutlicher als bisher der DDR sagen, dass Leistung und Gegenleistung tatsächlich Grundlage unserer gegenseitigen Beziehung sein müssen. Und wir brauchen in Berlin zum Beispiel einen Stromanschluss an die Bundesrepublik Deutschland oder an den Westen. Das müssen die zur Kenntnis nehmen, das ist unser existenzielles Interesse. Die DDR hat wieder andere Interessen, die wir dann berücksichtigen müssen. Und so, meine ich, müssen wir versuchen, in Zukunft mehr und deutlicher zu verhandeln. Das heißt, weniger Vorleistungen und Erwartungen, die dann nicht erfüllt werden, sondern mehr Leistung und Gegenleistung von vornherein ausgehandelt. Peter Lorenz, 1978. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre galt die Stadt nicht mehr als ein Streitobjekt, an dem sich bedrohliche internationale Krisen entzündeten. Der Name Berlins tauchte nicht mehr in Ängste beschwörenden Schlagzeilen auf. Zu erwägen war nun, wie die 2-Millionen-Stadt ihre Zukunft durch eine humane, demokratische, vernünftige Gestaltung ihrer inneren Strukturen sichern sollte. Österreichs Bundeskanzler Bruno Kreisky war gegen Ende des Jahres 1977 in der Sophie-Charlotte-Oberschule zu Gast. Herr Bundeskanzler, Sie sagten in einem Interview der Abendschau, dass sich nach Ihrer Meinung Berlin zu einem europäischen Zentrum entwickeln wird. Internationales Zentrum. Was verstehen Sie konkret darunter und wie glauben Sie, könnte Berlin noch dazu werden? Ich sage noch einmal, wenn es nun einmal diese Stadt gibt und sich dieser Zustand sich für einige Zeit nicht wird ändern lassen, so muss diese Stadt im Bewusstsein der Menschen außerhalb Deutschlands bleiben. Und sie gräbt sich am besten ins Bewusstsein der Menschen ein, wenn sie in immer häufigeren Fällen zum Kristallisationspunkt von Begegnungen wird. Ich sage das ohne Neid. Wir haben das für Wien auch vor seit Jahren. Es ist uns zum Teil gelungen. Wir sind ein drittes UN-Zentrum durch Beschluss. Dennoch wünsche ich den Berlinern, dass sie für ihre Stadt unter anderem diese Bestimmung finden, weil das die Menschen hier in Berlin ermuntert und in der Welt verhindern wird, dass der Name in den Hintergrund tritt. Das war die zweite Folge der Reihe Geschichte im Klassenzimmer von Manfred Rixin und Rudolf Ossowski. Best of der Schulklassengespräche zum Thema Nachdenken über eine geteilte Stadt. Gesendet im RIAS am 21. Oktober 1979. Nächsten Samstag gibt es ein Wiederhören mit Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.